hier nicht anbeten. Wie lange habe ich darauf gewartet, ein Gott unter den Sterblichen zu sein? Der Toten. Take out the knife!